1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt bei uns. Schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht ist Stefan. Stefan ist 44. Guten Morgen, Stefan. Hallo. Hallo, Stefan. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich wollte schon vorher anrufen und du hattest mal so ein Thema mit Verraten und genau so habe ich mich gefühlt, sag ich mal, verraten. Verraten und verkauft im Endeffekt. Mhm. Erzähl mal. Ja, ist fast nicht zu glauben. Deine Mitarbeiter konnten das auch nicht so ganz glauben. Ich bin betrogen worden von meiner damaligen Lebensgefährtin. Sie hat mich betrogen mit Vater, Bruder, Schwager und meinem besten Freund. Ach, betrogen im Sinne, im sexuellen Sinne betrogen. Ja. Hat deine Moment, dann liste nochmal auf. Deine Lebensgefährtin, damalige Lebensgefährtin, mit der du wie lange zusammen warst? 8 Jahre. 8 Jahre. Hat Sex gehabt mit, zähl's nochmal auf, deinem Vater? Ja, Bruder. Dem Bruder? Schwager. Schwager? Und zuletzt dem besten Freund. Unfassbar. Ja, das ist das, was ich weiß. Was vorher war, weiß ich nicht. Verteilt auf diese ganzen 8 Jahre? Nein. Nicht die ganzen 8 Jahre, weil ich denke, dass lief so 2 Monate, denke ich mal. Wie, da hat die in 2 Monaten all die Männer durchgenommen? Ja. Wie hast du das erfahren? Ja, erfahren habe ich das eigentlich, dass ich sie als erstes mit meinem Bruder erwischt habe. So klassisch Infraganti? Ja. Ja, also als Infraganti, also ich habe gearbeitet zu Hause. Ja. Und meine Freundin meinte, sie würde dann eben mal rübergehen, weil hat ja nicht weit weg gewohnt, so 50 Meter. Und es war üblich, dass wir uns gegenseitig, also wir sind eine ziemlich enge Familie gewesen und wir haben alle miteinander zu tun gehabt und wir wohnen alle in einem Dörfchen. Und das war also nichts Außergewöhnliches im Endeffekt, dass sie rübergegangen ist. Nur war an dem Tag irgendwie was in mir, weil sie mich küsste und dann ging sie duschen und das fand ich irgendwie so ganz komisch. Ja. Also weiß ich auch nicht. Dann war sie weg und ich bin dann jedenfalls hinterher, warum auch immer. Ja. Und nun gut, und also ich bin so 10 Minuten später hinterher und mein Bruder hat so ein kleines Fachwerkhaus und die haben eigentlich immer die Fenster offen und so weiter und beim Wohnzimmer war die Jalousie dann unten und das war ungewöhnlich. Und ich bin dann zur Jalousie hin und habe die so ein bisschen aufgedrückt und ja, dann... Hast du es gesehen? Habe ich gesehen, was ich nicht sehen wollte. Was hast du denn da gemacht? Ja. Bist da reingestürmt und hast Theater gemacht? Nee, ich habe voll gegen die Scheibe gehauen, also gegen die Jalousie und gegen die Scheibe und dann waren die natürlich aufgeschreckt und dann habe ich gegen die Tür geklopft und dann hat mein Bruder die Tür aufgemacht und ich bin dann ein bisschen ausgeflippt, also verbal nur, bin dann raus und dann nach Hause und ein paar Minuten später kam dann meine Lebensgefährtin dann hinterher. Ich nenne jetzt extra keinen Namen, weil ich nicht weiß, wer zuguckt. Wie hat sie sich denn erklärt? Wie hat sie das erklärt? Ja, sie hat dann versucht natürlich das Ganze runterzuspielen und so weiter und so fort. Kann man ja eigentlich gar nicht. Nee, kann man ja auch nicht. Nee, kann man. Das ist alles Quatsch, was man da sagt. Es gibt da keine Erklärung und nichts. Nein. Sie hat dann auch gesagt, sie hätte Gefühle und so weiter und so fort, aber wollte mit mir zusammenbleiben. Ne? So, also jetzt, völlig verworren. Hm? Jetzt hast du diese eine Geschichte gerade erzählt, wie du es rausgekriegt hast. Mhm. Die anderen Vater, bester Freund und so weiter, wie ist das rausgekommen? Naja gut, meinen Schwager habe ich erwischt. Auch erwischt? Den habe ich dann später auch erwischt. Und mein Vater habe ich dann später von ihr selbst erfahren, mhm. weil auch da eine ganz komische Situation. Also ich war auch ein bisschen naiv und muss ich auch ganz klar sagen, wir haben uns dann getrennt und sie ist dann umgezogen. Ich habe ihr beim Umzug geholfen. Ich habe also völlig verrückt. Ich habe immer gedacht, es wird irgendwie noch was geben. Ich habe diese Frau ja unglaublich geliebt, Aber Moment nochmal, vor der Trennung gab es dann auch noch was mit dem besten Freund? Der kam dann danach. Er hat mich ja eigentlich immer unterstützt und mir Halt gegeben, ne? Hm. Und Aber wenn ihr doch schon getrennt wart voneinander, dann war es ja nicht so ganz schlimm. Mit dem besten Freund meinst du? Es war ja noch so, also Monika hat mir immer, ich wollte keinen Namen nennen, sie hat mir ja immer suggeriert, dass es noch ein Zurück gibt. Das ist ja das Groteske. Also verstehe. Und dann in der Zeit ist das dann dennoch wieder mit dem besten Freund passiert. In dieser relativ kurzen Zeit, soweit du es weißt, ne, so muss man sagen. Ja, ja, eben. Du weißt ja nicht, gibt es denn für dich, wie lange liegt diese ganze Geschichte zurück eigentlich? Sechs, sieben Jahre. Wenn du mit dieser Frau so lange zusammen warst, mhm. und dann passiert sowas Unfassbares, das muss einen doch komplett aus den Schuhen hauen. Hat's ja auch. Ich bin ja dann ziemlich extrem geworden. Also ich habe viele dumme Sachen gemacht. Also ich. Ich wollte sagen, nicht nur bezogen auf die Frau, sondern bezogen auch auf dein Umfeld. Bruder, Vater, Schwager, Freund. Wie können die wiederum dir das denn antun? Letztendlich ist das ja eine doppelte Katastrophe. Ja, natürlich. Ich habe ja meine komplette Familie verloren. Wir waren ja sozusagen eine kleine Großfamilie, sag ich mal. Wir haben aneinander gehockt. Welche Erklärung hast du im Nachhinein, dass diese Frau das gemacht hat und dass die anderen das gemacht haben? Das ist es ja eben. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich habe auch nie eine Erklärung davon. Sie hat sich ja nie geäußert, warum sie mir das angetan hat. Weil wie gesagt, wir hatten eigentlich ein schönes Leben. Ich habe ja für sie alles gemacht. Ich bin wegen ihr weggezogen von der Heimat sozusagen, später eben halt wieder zurück, weil man uns überredet hat. Wir haben dann eine Eigentumswohnung gekauft und für ihre Kinder auch. Also es war ja eigentlich für sie, ne? Ich habe mich da in Schulden gestürzt Vielleicht war es das. Vielleicht warst du zu nachgiebig und zu weich, dass sie sich dann andere Sachen geholt hat. Das heißt, ich weiß nicht zu, aber es gab ja nie irgendwo, wo sie sagte, Stefan, das macht jenes, macht welches, das gefällt mir nicht. Es gab ja nie wirklich einen Streit. Ne? Nachdem da schon so viele Sachen vorgefallen waren, wollte sie eventuell nochmal zurück zu dir. Und sie ist ja dazwischen auch wieder zurückgekommen. Wir haben ja danach. Aber Entschuldigung, also wenn ich meinem Bruder. Wieso wolltest du, nachdem das mit dem Bruder und dem Vater und dem Schwager schon passiert ist? Nee, erst dem Bruder. Ach so. Nur erst dem Bruder. Danach habe ich es ja wieder zurückgenommen, weil, wie gesagt, für mich war das meine Traumfamilie. Ja, das waren die drei Kinder, sind mir ans Herz gewachsen und ist sie denn eigentlich so ein Typ gewesen? Weißt du das? Ob sie früher in früheren Beziehungen auch schon fremdgegangen ist? Das habe ich später, viel, viel später erst erfahren. Dass sie wohl in der früheren Ehe das Gleiche gemacht hat. Mhm. Da auch mit dem Bruder fremdgegangen ist. Aber das, wie gesagt, das habe ich nur gehört. Das habe ich nur gehört. Das hat man mir erzählt. Eine gute Freundin von ihr. Oder die hat mir das dann erzählt und nachdem ich aus der Therapie raus war, ne, ich war ja dann in Therapie. Danach später, und deswegen? Ja klar, ich bin ja völlig durchgedreht. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis danach und heute zu deiner Familie? Nur mit meinem Bruder. Also mit dem hast du vergeben? Ja, klar. Oh, lebt der Vater noch? Ja. Kein Kontakt? Nein. Nein, will ich auch nicht. Also der ist für mich auch gestorben. Also mhm. Das ist ganz klar so. Ist dir denn, nachdem du das dann so doppelt und dreifach abgekriegt hast, ist dir denn dann wenigstens der Abschied von dieser Frau leicht gefallen? Nein, nein. Deswegen bin ich ja dann so abgegangen. Ich habe ja danach schlimme Dinge gemacht. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, ich bin deshalb auch, habe ich mich dann selbst eingewiesen, weil ich gedacht habe, ich würde irgendwann wäre ich bereit, jemanden umzubringen. Also, was hast denn du für schlimme Dinge gemacht? Ja, wie gesagt, also mein ehemals bester Freund, den habe ich ja dann, egal wo ich ihn, er hat die ganze Wut abbekommen, meine ganze Wut hat er abbekommen, egal wo ich ihn gesehen habe, habe ich ihn, ja, in der Öffentlichkeit, egal wo ich ihn gesehen habe, völlig egal, habe ich ihn verdroschen. Ich bin auch dafür vor Gericht gelandet. Hab Glück gehabt, weil ich einen sehr verständnisvollen Richter hatte, muss ich dazu sagen. Aber die Wut ging nicht auf diese Frau. Na, das ging einfach nicht wirklich. Ist ja seltsam, ne? Ich meine, sie ist ja genauso schuld wie die Männer auch. Ja, natürlich. Ja, sicherlich. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, hast du schon mal richtig geliebt? Also das ist einfach mal so, ich habe diese Frau über alles geliebt. Ja, über alles. Das kann ich ja mir, das glaube ich dir auch. Aber wenn man das so knüppelhart abbekommt, dann ist es mir ein Rätsel, dass man dann jemanden noch lieben kann. Aber okay, das war aber eine ganz lange Zeit noch so. Mhm. Ich meine, jetzt hindert mich das, deswegen rufe ich auch an, jetzt hindert mich das natürlich. Ne? Ich versuche jetzt eigentlich, wo ich gedacht habe, also dass ich es verarbeitet habe, versuche ich immer wieder eine Beziehung einzugehen. Mhm. Und immer bin ich derjenige, der es beendet, der, wenn es einfach zu eng wird, geht. Ja, weil ich Angst habe, dass dir wieder sowas passiert. Völlig egal, wie lieb diejenige ist und so weiter. Ja. Ich einfach gehe, ne? So und ich bin aber kein Mensch, der allein sein kann, ne? Also Stefan, dass man nach so einer Erfahrung vorsichtig ist, ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Schwierig wird es nur, wenn diese Vorsicht pathologisch wird. Das heißt, wenn sie sich gegen dich richtet und du vielleicht eine gute Frau, mit tollem Charakter, zu sehr sezierst und dich dann von der trennst aus der Angst, dass wieder was passieren könnte. Da musst du irgendwas dran regeln, das ist schwierig für mich. Ja, das Problem ist, dass ich immer dann, wenn ich gewisse Aussagen höre, wenn ich mich mit meiner Beziehung dann unterhalte, dass ich dann immer irgendwelche Dinge sehe, die vielleicht gar nicht da sind, ne? Wo ich dann denke, da ist ein Ansatz. Ja. Und dann Stefan, dazu möchte ich gerne meine Psychologin mal zuziehen. Vielleicht hat sie eine Idee, wie du dich da ein bisschen besser führen und lenken kannst, denn das liegt ja schon so lange zurück, das darf jetzt dein weiteres Leben nicht blockieren und kaputt machen. Ne? Das ist klar. Ja, das ist klar. Das ist völlig klar. Deswegen müssen irgendwelche Tricks, vielleicht, die man sich selbst aneignet, für sich selbst gefunden werden. Ich bitte dich jetzt mal aufzulegen, Stefan, und die Anna ruft dich gleich an. Und alles weitere im Hintergrund. Okay. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du bald eine tolle Frau findest und dass da Vertrauen herrscht. Und dass dir nie im Leben wieder sowas passiert. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, Domian. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, okay. Stefan, tschüss. 0800 220 50 50. Jonathan, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jonathan. Ja, bei mir ist es ein ziemlich umfangreiches Thema, mit dir sprechen möchte. Ja. Es geht dabei um meine Mutter. Mhm. Die ist, solange ich denken kann, Alkoholikerin gewesen. Um das jetzt mal so ein bisschen zu erklären, ich habe mit ihr eben und mit meinem Vater und meinem Bruder zusammengelebt. Mein Vater wusste natürlich um das Alkoholproblem meiner Mutter, deswegen hatten sie sich oft damals schon in den Köpfen. Mhm. Ich als kleines Kind in Anführungsstrichen habe das nie mitbekommen, habe mein Ding durchgezogen mit der Schule, ganz normal, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Und dann kam eben der Tag X, an dem sich meine Eltern getrennt haben. Wie alt warst du da? Das ist jetzt schon knapp 8 Jahre her, also ich würde mal schätzen 10 Jahre. Mhm. Mein Vater wollte mich damals schon eigentlich mitnehmen. Ich wollte es aber nicht, weil ich wusste nicht so richtig um das Problem, wollte zu Hause bleiben, wegen meiner gewohnten Umgebung, weil ich da in der Schule war, meine Freunde hatte. Und dann kam eben der Schulwechsel von der 4. in die 5. Klasse aufs Gymnasium. Und auf einmal fing es an mit der Vernachlässigung von meiner Mutter, dass sie mich nicht mehr richtig gekleidet hat. Zum Beispiel in meiner Trinkflasche war Schimmel, das mein Vater entdeckt hat. Ich habe das so gar nicht drauf geachtet. Aber mein Vater hat die Sachen für mich, am Wochenende habe ich ihn immer besucht, hat meine Sachen gewaschen, hat gespült, wenn ich dann von der Schule zu ihm nach Hause gekommen bin, hat dann eben den Schimmel entdeckt und ja, meine Mutter wollte eben davon nichts wissen. Es gab da noch ein Geschwisterchen, sagst du, ne? Genau, mein Bruder ist 5 Jahre älter. Der ist 5 Jahre älter. Genau. Wo ist der? Ist der auch bei der Mutter geblieben? Der ist bei der Mutter geblieben, also weil er eben schon 5 Jahre älter war. Den hat das irgendwie so gar nicht interessiert. Der hat sein Ding durchgezogen und... Okay, dann habt ihr zu dritt gewohnt. Dein Bruder, du und deine Mutter. Genau. Und sie ist immer mehr verwahrlost. Genau. Also meine Mutter ist dann auch nach der Trennung immer weiter abgerutscht. Hat dann nicht nur Bier konsumiert, dann auch Schnaps. Und ganz am Ende kamen dann sogar noch Tabletten hinzu. Alle möglichen wahllos, die sie sich gekauft hat. Also eine ganz schlimme Abhängigkeit in jeglicher Beziehung und über einen sehr langen Zeitraum. Richtig. Ja. Und mir hat nie einer geglaubt, ich als kleines Kind habe es immer mitbekommen. Ich habe es ja tagsüber mitbekommen, wie sie sich die Flaschen und Dosen aufgemacht hat damals noch. Mir hat nie einer geglaubt, weil ich ja ein kleines Kind war. Das hast du vorhin am Anfang gesagt, meine Mutter war Alkoholikerin. Ist deine Mutter verstorben? Richtig. Nee, vor knapp 5 Jahren kam dann der Tag, an dem es wohl so schlimm war, dass sie draußen auf der Straße bei uns vom Haus zusammengebrochen ist. Richtig zusammengebrochen. Sie hatte wohl irgendwie einen Gehirnschock. Mit Schaum vom Mund lag sie dann da. Dann mein Bruder hat sie dann wohl da aufgegriffen. Und mit dem Bruder von meiner Mutter, sprich meinem Onkel, haben sie dann in eine Klinik gebracht. Da erstmal ausgenüchtert. Und nach 1-2 Wochen wurde sie dann direkt weitergeleitet in eine Art Wohnheim. Das ist aber so ein gemischtes Heim mit Alterspatienten und eben Kranken. Und wo lebt deine Mutter heute? Genau da immer noch. Ach so, immer noch. Seit 5 Jahren lebt sie in diesem Richtig. Heim. Ist sie denn jetzt wirklich vom Alkohol weg? Vom Alkohol ist sie weg, nur sie hat halt einen ziemlichen Gehirnschaden, was mir auch keiner glauben wollte. Damals schon, nach einem guten Jahr, weil ich sie da regelmäßig noch besucht habe, habe ich immer gemerkt, ich spreche mit ihr einen Tag über ein Thema, am nächsten Tag kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Wie alt ist deine Mutter? Stimmt. Also jetzt ist sie 58. Und besuchst du sie oft? Mittlerweile nicht mehr, weil ich mittlerweile auch leid bin, weil ich merke, dass sie irgendwie, mag zwar einen Gehirnschaden haben, aber man merkt ihr nicht an, dass sie irgendwie für ihre Kinder kämpft, und irgendwie dafür kämpft, da irgendwie wieder rauszukommen, weil sie hätte die Möglichkeit, zum Beispiel, sie ist in einer anderen Stadt, muss ich dazu sagen, zwar in NRW, aber in einer anderen Stadt. Sie hätte die Möglichkeit, in betreutes Wohnen zu kommen, sprich aus dem Wohnheim raus und dann in unsere Stadt hier zu ziehen. Will sie aber nicht. Möchte sie aber gar nicht. Freut sie sich denn, wenn du kommst oder wenn dein Bruder kommt? Was heißt freuen für sie? Das ist alltäglich, weil sie sich eben nicht mehr wann die Abstände erinnern kann, wann wir das letzte Mal da waren, kommt sie so vor, als wären wir erst gestern da gewesen. Was redet ihr denn dann so miteinander, wenn du da bist? Ja, das ist es ja. Also seit dem ganzen Jahr, seit den 5 Jahren ist immer nur das Thema, ja, wie geht's, was macht ihr zu Hause, ist zu Hause noch alles in Ordnung und ach ja, ich komme ja bald raus. Genau, das ist immer der gleiche Gesprächsablauf. Und immer dasselbe, wird immer dasselbe. Richtig. Glaubst du wirklich, dass sie, hat man dir das erklärt, dass sie wirklich einen geistigen Schaden davon getragen hat? Oder ist sie einfach nur so phlegmatisch und sie ist nicht interessiert an allem? Aber vielleicht wäre das ja auch ein Schaden. Ob man es ihr so richtig erklärt hat, glaube ich eher nicht, weil selbst wir sind damals auch von ihrem Betreuer so im Dunkeln stehen gelassen worden. Die wollten mit nichts was zu tun haben, wir mussten uns alles zusammenreimen. Es kann ja in der Tat sein, dass sie durch den Alkoholkonsum, ich weiß ja gar nicht, oder du weißt es selbst ja auch gar nicht so richtig, wie intensiv der war, dass er sich wirklich das Gehirn teilweise weggeschossen hat. Ja, also das ist, seitdem mein Vater mit ihr zusammen war, sagte mir auch immer, er hat damals, als er mit ihr zusammengezogen ist, vor zig Jahren, hat er im Keller, also den Keller aufgemacht hat, Berge von leeren Bierflaschen gefunden. Mhm. Unterm Bett, unter den Matratzen, ja, leere Bierflaschen, schlimm, in den Schränken. Ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Ganz schlimm, also. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt, du bist ja auch 19 Jahre alt und hast so eine harte Vergangenheit hinter dir, wenn da so eine Geschichte war in eurer Familie und deine Mutter ist jetzt im Heim und irgendwie sehr angeschlagen. Wie ist denn das für dich? Ja, genau, das ist ja mein Problem. Also ich bin dann schulisch abgerutscht, nachdem meine Mutter den Zusammenbruch hatte. Ich bin vorher auf der Realschule gewesen, hatte super Noten eigentlich, bin dann aber nicht mehr in die Schule gegangen. Mhm. Um das mal so bildlich darzustellen, für mich hat sich morgens so dargestellt, mein Wecker hat gerappelt. Ich habe mich fertig gemacht, konnte aber nicht aus dem Haus gehen. Mhm. Es war wie eine unsichtbare Wand vor der Tür. Verstehe. Ich konnte einfach nicht mehr rausgehen. Und wie ist das heute? Was ist jetzt daraus geworden aus diesem? Heute, nach 2 Jahren unregelmäßig gehen, wurde ich letztes Jahr von der Schule verwiesen. Eben mit der Begründung, dass ich das so nicht vertragen konnte, das Unregelmäßige kommen. Ohne Abschluss? Richtig, das ist das Problem. Ja. Dann bin ich in eine Maßnahme, berufsvorbereitende, vom Arbeitsamt gekommen, mit dem Ziel, Hauptschulabschluss Klasse 9 zu erreichen. Mhm. Da habe ich ja mitten in der Maßnahme erfahren, durch eigene Bemühungen, dass ich sofort, da ich eben noch keinen Abschluss habe, aber meine 10 Pflichtschuljahre habe, durch so eine sogenannte schulische Externprüfung meinen Realschulabschluss sofort nachholen kann. Mhm. Da habe ich mich mehr darüber informiert. Hast du es denn dann auch gemacht? Die Prüfung für den Abschluss ist nächstes Jahr im Frühjahr. Und bist du fleißig dabei? Richtig, genau. Also ja. Ich bin jetzt voll im Lernen. Aber das ist doch super, Dann bist du doch da schon mal auf einer ganz guten Spur. Das auf jeden Fall. Nur mir geht es eben darum, dass ich jetzt dafür eben einen freien Kopf brauche, um meine Vergangenheit noch mal voll aufarbeiten möchte, weil ich eben merke, dass mir irgendwas nicht gestimmt hat und auch momentan immer noch nicht so richtig stimmt. Warst du denn schon mal in einer Psychotherapie? Also ganz früher, als es mit der Schule war, hatte ich auch noch Kontakt mit dem Jugendamt, weil ich da noch minderjährig war. Da musste ich vom Jugendamt zu einem Psychiater gehen, Psychologen. Da hatte ich aber nur Termine in Wochenabständen. Ja. Das absolut nichts gebracht hat, weil sich die Dame auch nicht wirklich für meine Probleme interessiert hat. Also, Jonathan, dann sehe ich ganz, ganz großen, dringenden Bedarf für dich, dass du sowas machst. Damit du es gerade genau richtig gesagt hast, damit du den Kopf frei kriegst für das, was du jetzt da schaffen möchtest, nämlich deinen Realschulabschluss. Genau. Das ist auch super wichtig und vielleicht schaffst du irgendwann sogar noch das Abitur, damit du nicht auch noch dein ganzes Leben leiden musst durch die Vergangenheit da deiner Mutter. Ja. Wir beraten dich jetzt mal in Sachen Therapie, was für dich gut wäre, wo du das machen könntest, welche Art der Therapie und so weiter. Das wäre super. Das machen wir sehr gerne, Jonathan. Wir rufen dich gleich wieder an. Ich wünsche dir, wie gesagt, sehr viel Erfolg und alles Gute. Und ich drücke dir die Daumen, dass du da einen guten Abschluss bekommst. Alles klar. Du legst auf, wir melden uns gleich. Und super Sendung, Domian. Dankeschön, tschüss. Alles klar, tschüss. 1.24 Uhr, Mittwoch ist Themennacht bei uns. Und in Anlehnung an die Themenwoche der ARD heißt unser Thema am Mittwoch auch Leben mit dem Tod. Und ich möchte sehr gerne am Mittwoch mit Leuten sprechen, für die der Tod ein ständiger Begleiter ist. Also ich frage euch, seid ihr vielleicht selbst todkrank? Habt ihr einen Angehörigen, der todkrank ist oder vielleicht im Sterben liegt? Vielleicht habt ihr sogar ein Kind, das nicht mehr lange leben wird. Und ihr möchtet mir darüber und davon erzählen. Und ich möchte auch gerne mit euch darüber sprechen, mit Leuten, die schon einen Todesfall hinter sich haben. Wie habt ihr getrauert? Könnt ihr trauern? Welche Probleme gab es oder gibt es damit? Wenn ihr euch gerne anmelden wollt für Mittwoch, für unser Thema Leben mit dem Tod, da macht das bitte über Mail, domian@wdr.de. Gerne könnt ihr natürlich auch am Mittwoch ab 0 Uhr schon anrufen und natürlich auch gerne während der Sendung. Leben mit dem Tod, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute am Montag. Und ich bin verbunden mit Laura und die ist 25. Guten Morgen, Laura. Guten Morgen, Domian. Oh, du klingst aber komisch. Ach, ich bin ein bisschen krank noch, daher meine raue Stimme. Nee, die Leitung war gerade so ein bisschen verdost, aber jetzt klingt's schon besser. Okay, das ist gut. Ich kann dich gut verstehen. Prima. Um was geht's denn, Laura? Also auch in Anlehnung an die Themennacht am Mittwoch. Ja. Mein Vater ist vor 7 Jahren ganz plötzlich verstorben an einer Herzmuskelentzündung. Und er war einfach von einem auf den anderen Tag, hatte praktisch einen Herzinfarkt, ist ins Koma gefallen und auf den Tag genau hat es 2 Wochen gedauert und dann war er tot. Ach du lieber Gott, und er war wahrscheinlich auch noch nicht so sehr alt. Nee, 47. 47. Also ein ganz plötzlicher und schockierender Tod für dich und die Familie. Genau, der mich also vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Ich war gerade 2 Wochen 18 und stand vor meinem Führerschein und kam gerade in die 12. Klasse, also die Abitur-vorbereitende Phase. Und ja, das seitdem ist mein Leben irgendwie zwiegespalten. Noch eine Frage zu deinem Vater. Hatte er denn schon mal vorher irgendwelche Herzkrankheiten gehabt? Also meine Oma erzählte mir, dass er schon immer ein bisschen zu großes Herz hatte und eigentlich immer ein bisschen kränklich war. Also war nie ein besonders gesunder Mensch, aber jetzt hatte keine dauerhaften Krankheiten. Also er hat sich in der Woche, bevor er gestorben ist, immer sehr schlapp gefühlt und es hat sich herausgestellt, dass er eine Erkältung verschleppt hat und dadurch hat sich das Herz eben entzündet. Das hat man schon oft gehört, ja. Ja, wie die Fußballer, die einfach umkippen. Genau, ganz genau, ganz genau. Jetzt ist das Ganze 7 Jahre her und du sagst, seitdem ist dein Leben sehr zwiegespalten, so hast du dich gerade ausgedrückt in etwa. Ja. Warum? Ich würde es fast so beschreiben, als würden 2 Seelen seitdem in meinem Körper leben. Die eine, die von diesem Tod extrem beeinflusst ist. Also ich selber habe plötzlich totale Todesangst und habe Angst um meine Mutter und meine Oma, die die Mutter meines Vaters ist und kann überhaupt nicht loslassen und bin wirklich übertrieben an die gebunden. Also wir telefonieren sicherlich 4-5 Mal am Tag. Und auf der anderen Seite versuche ich aber das normale Leben aufrechtzuerhalten und das vor mir selbst und auch von meinen Freunden nicht zuzugeben, dass ich all diese Probleme habe. Und diese Ängste hast. Ja, genau. Und die Ängste, auch die Angst, selbst zu sterben? Absolut. Also ich bin der Meinung, irgendwas zu haben. Es klingt so komisch, wenn man es laut ausspricht, aber ich fühle mich so schlapp und gehe bestimmt zu 3 oder 4 Ärzten jeden Monat. Und achtest wahrscheinlich auf jede Kleinigkeit im Körper. Wenn da irgendwas nicht so ganz okay ist, dann denkst du gleich, das ist jetzt ein Todeszeichen. Genau. Also ich bin halt der Meinung, irgendwas zu haben. Und das sieht ein Arzt nicht. Ich weiß ja nicht, ob Ärzte, wenn man sich normal durchchecken lässt, auf Sachen achten, die einen umbringen können, wie zum Beispiel Krebs. Ja, es gibt natürlich schon gute Vorsorgeuntersuchungen und Blutuntersuchungen und dergleichen, wo man schon eine ganze Menge sehen kann. Man kann nicht immer alles sehen, aber man kann schon einiges sehen. Hast du dich immer so? Ich kann nie sicher sein. Nee, 100% sicher kann man sich natürlich nicht sein. Hast du dich denn mal richtig durchprüfen lassen? Ja, also ich war schon bei jedem Facharzt, bei dem man sein kann, aber wenn ich einmal durch bin, fange ich wieder von vorne an. Dann gehe ich mal davon aus, dass du kerngesund bist. Ich denke. Ja, glaube ich auch. Wenn du jetzt bei jedem Facharzt warst und hast schon so viele Sachen gemacht, glaube ich, dass es wirklich absolut, nicht nur hauptsächlich, sondern absolut ein psychisches Problem ist, das Ganze. Wie lebst du denn sonst so? Was machst du beruflich? Hast du einen Freund und so weiter? Nein, kein Freund. Studiere. Was? Ich bin jetzt kurz Kunstgeschichte. Ja. Ich bin im Februar fertig mit dem Studium und bin mit dem Gedanken, dann umzuziehen, direkt ganz weit weg. Aber immerhin, und Gott sei Dank, hat dich das nicht so umgehauen, dass du dein Studium vernachlässigt hast. Naja, also ich stürze mich total in die Arbeit und mache das dann zu meinem einzigen Lebensinhalt. Und aber du hast gerade was... Ja, bitte? Ja. Entschuldigung. Nee, ich entschuldige mich. Du weißt, ich habe das Gefühl, nur ein Drittel meines Kopfes benutzen zu können, weil der Rest verschlossen ist von all diesen Erinnerungen, auf die ich nicht zurückgreifen kann. Auf die du nicht zurückgreifen kannst? Ja, es ist so, also ich erinnere mich an viele Dinge, die in der Zeit passiert sind, in diesen 2 Wochen und in den Wochen nach dem Tod. Aber ich kann nicht so richtig darauf zurückgreifen. Es fühlt sich so an, als wäre das jemand anderem passiert. Hast du deinen Vater dann tot gesehen? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Also er war wohl schon hirntot, aber das wusste ich nicht, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und meine Mutter hat mir dann gesagt, dass die Geräte abschalten und ich wäre, weil meine Eltern geschieden waren, diejenige gewesen, die das hätte unterschreiben müssen. Mhm. Aber dann ist er in der Nacht zum Glück verstorben und ich musste das nicht mehr machen. Was ja für dich auch eine ganz, ganz schwere Gewissensentscheidung gewesen wäre, wenn du es hättest machen müssen. Ja, also auf jeden Fall. Ich musste danach alles alleine machen. Meine Oma war psychisch nicht in der Lage, irgendwas zu organisieren. Und ich habe also diese Beerdigung organisiert und dann da auch eine Rede gehalten. Und es waren wirklich viele Leute da, mit Sicherheit 400 Leute. Du hast die Beerdigung organisiert. Hast du denn, dann hast du deinen Vater bei dem Bestatter vorher in einem Nebenraum auch nicht mehr im offenen Nein, Saal gesehen? Gar nicht mehr. Wolltest du das nicht? Niemand hat mir die Möglichkeit gegeben. Also es stand nicht zur Debatte für mich. Du hast die Rede sogar gehalten. Ja, hast du das geschafft? Heute sagen alle, es war ganz beeindruckend. Ich erinnere mich an nichts. Hast du damals viel geweint? Überhaupt nicht. Null, seitdem ich das erfahren habe. Der Vater meines Vaters ist auch ganz zufällig gestorben und ich saß genau an der gleichen Stelle, an der er erfahren hat, dass sein Vater ist, im Wohnzimmer meiner Oma und habe überlegt, was ich jetzt fühlen soll. Ab dem Moment war irgendwie vollkommen unklar, was ich überhaupt fühlen soll. Gab es denn dann später, vielleicht ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später oder ein Jahr später, gab es da Zeiten, wo du viel geweint hast? Gar nicht. Bis heute nicht? Nee. Gehst du ab und zu auf den Friedhof? Nein, ich war da noch gar nicht. Warum nicht? Ich kann zu diesem Ort keine Beziehung aufbauen. Also ich war bei der Beerdigung natürlich dabei, aber danach nie mehr da. Hast du Angst vor dem Schritt auf den Friedhof? Ich bin nicht sicher. Ich kann irgendwie, sind das zwei Folien. Mein Vater und der Tod meines Vaters, die für mich in meinem Kopf nicht übereinander zu bringen sind. Und nur mal so eine Idee von mir. Versuche es doch mal. Test erst mal aus, was es mit dir macht, wenn du da hingehst. Verrückterweise habe ich mir just die Koordinaten dieser Grabestelle tätowieren lassen. Ich habe also ich würde das auch niemals aufgeben, das Grab. Ich würde dafür meine Niere verkaufen, um dieses Grab weiter bezahlen zu können. Aber also, ich habe irgendwie dieser Ort. Vielleicht hast du auch eine große Angst, dahin zu gehen. Vielleicht, ich sage es nur in der Vielleicht-Form. Vielleicht ist es sogar sehr gut, wenn du dahin gehst, weil das eine neue Realität in diese ganze Erfahrung hineinbringt und auch eine neue Konfrontation. Gibt es einen Grabstein? Ja. Ich sag dir, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, wenn du vor das Grab trittst und auf dem Grabstein den Namen deines Vaters zum ersten Mal liest. Ja. Das ist kein schönes Gefühl. Natürlich nicht. Natürlich ist es kein schönes Gefühl. Es ist ein Horrorgefühl. Aber es ist ein Mosaikstein wieder mehr in die Richtung, dass man versteht und verarbeitet, dass dieser Mensch verstorben ist. Meine Oma erinnert mich praktisch jeden Tag daran und hängt sich an Kleinigkeiten auf, wie zum Beispiel Mohnbrötchen. Und sie erinnert sich bei jeder Gelegenheit an meinen Vater und ich versuche gar nicht an den zu denken, weil ich das Gefühl habe, so, wenn ich zulassen würde oder wenn ich den Gedanken in meinem Kopf akzeptieren würde, würde mich das komplett aus der Bahn werfen. Welchen Gedanken akzeptieren würdest? Na, im Moment ist es noch so, ich habe nicht akzeptiert, dass er tot ist, so, sondern für mich... Ja, bitte? Für dich? Mich ist es eher so, als wäre der einfach weg. Und Laura, die Möglichkeit besteht, er könnte zurückkommen. Laura, aber da wunderst du dich, dass es dir schlecht geht. Dein Vater ist sieben Jahre tot. Das ist der Schlüssel zu dem Problem, so wie du es gerade formuliert hast. Dass du es noch nicht akzeptiert hast. Dazu gehört natürlich ein Besuch am Grab. Dazu gehört viel über ihn nachzudenken. Dazu gehört auch mit anderen Menschen über den Vater zu sprechen. Dazu gehört auch mit anderen Menschen vielleicht über die letzten zwei Wochen intensiv zu sprechen und sich das nochmal erzählen zu lassen, was du vielleicht schon vergessen hast oder verdrängt hast. All das musst du machen. Nur so kannst du ihn loslassen. Ja, ich habe das Gefühl noch nicht, wir haben irgendwie nichts zusammen erlebt, was wahrscheinlich nicht wahr ist, aber all diese Sachen, die passieren, wenn man 18 wird, dass man seinen Führerschein macht, dass man Abitur macht und studiert. Mhm. All diese Sachen haben wir nicht zusammen erlebt. Das nicht, Laura, aber ich bin ganz sicher, dass du viele andere Sachen als Kind, als Jugendliche mit deinem Papa gemacht hast. Bestimmt. Ganz bestimmt. Und es gibt tausend schöne Erinnerungen und rührende Erinnerungen. Wenn du das alles wegdrückst und sogar dir dich ja hinein festdenkst in so einen seltsamen Gedanken, der könnte ja vielleicht irgendwie nochmal wiederkommen, wirst du nie Ruhe finden. Ja, es gibt hier in Essen einen Rechtsanwalt. Mein Vater hat auch Rechtsanwalt studiert, mhm, und der den gleichen Namen hat. Mhm. Und ich war kurz nachdem er gestorben ist, mal in dieser Anwaltskanzlei, mhm, um zu gucken, ob er das vielleicht ist, aber er ist es nicht. Aber wie wahnsinnig. Ne? Merkst du, wie wahnsinnig das ist, was du da machst? Dein Vater ist tot. Hat er eine Urnenbestattung oder einen Sarg? Sarg. Ja, er ist mit einem Sarg beerdigt worden auf dem Friedhof. Ja. Das tut dir jetzt weh, wenn ich das sage, ne? Ja, total. Ich weiß. Aber so ist es. Weißt du? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man als Trauernder, auch wenn der Schmerz noch so groß ist, es irgendwann schafft, auch einen Toten loszulassen. Und du lässt ihn überhaupt nicht los. Ich weiß nicht, was mit Toten geschieht. Ich weiß nicht, ob es eine Seele gibt, ich weiß gar nichts. Aber vielleicht gibt es eine Seele. Und ich glaube, dass es für den Toten auch nicht gut ist, wenn man so lange an ihm klammert. Das macht dich unglücklich und vielleicht macht es auch die Seele unglücklich von ihm. Ja, ich denke. Also, ich rate dir, eventuell, da musst du mal gucken, wir gucken auch mal gerade im Hintergrund, ob wir dir was anbieten können, mhm, in ein Trauerseminar zu gehen. Ob es sowas, mhm, in deiner Gegend gibt. Du wohnst in Nordrhein-Westfalen? In Essen. In Essen, na gut, im Ruhrgebiet. Dann, mhm, wird das hundertprozentig, werden wir dir was anbieten können. Ich glaube, da lernst du, dich noch mehr damit zu beschäftigen und zu konfrontieren. Aber das kannst du selbst auch schon machen. Der erste Schritt ist der Besuch auf dem Friedhof. Mach es. Es ist so abstrakt. Mach es. Nein, jetzt ist es abstrakt, was du jetzt machst. Es ist nicht mehr abstrakt, wenn du vor dem Grab stehst, den Grabstein siehst und dir vorstellst, dass dein Vater dort beerdigt ist. Das ist nicht mehr abstrakt. Ja, für mich ist es halt immer im Kopf. Die Realität, die mein Kopf mir suggeriert, ist natürlich genau andersrum. Ja, ich weiß. Deswegen sollst du mit den anderen Sachen anfangen. Rede über deinen Vater, frag über deinen Vater, hol alte Bilder raus, mach alles, um dich mit ihm zu beschäftigen. Aber ich habe das Gefühl, das nicht ertragen zu können, wenn ich das sehe. Doch, du kannst es ertragen. Es wird ganz nochmal ganz wehtun. Vielleicht wirst du auch ganz doll weinen. Es wäre schön, wenn du weinen könntest nach all der Zeit. Und es wird irgendwann ein Moment der Befreiung sein, wenn du ausgeweint hast. So, liebe Laura, jetzt bitte ich dich aufzulegen, ja, und meine Psychologin, die Anna, ruft dich nochmal an wegen der Trauerseminare. Mhm. Vielen Dank, Domian. Aber du musst es jetzt auch angehen, sonst wird das nichts. Ja, vor allem bevor ich wegziehe. Ja, genau. Nicht hier zu lassen. Genau. Du nimmst das Problem mit. Du kannst vor dem Problem nicht weglaufen, indem du dich geografisch veränderst. Das funktioniert nicht. Nee, das stimmt. Alles Gute von Herzen, wir melden uns gleich wieder. Vielen Dank. Sehr gerne, Laura. Genau. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Offene Themennacht. Und wir machen weiter mit Thomas. Und Thomas ist 61. Guten Morgen, Thomas. Morgen. Hallo, Thomas. Um was geht es bei dir? Ja, ich greife auch ein bisschen vor auf deine Themennacht am Mittwoch. Ich habe also im Rahmen der Reihe Leben mit dem Tod heute Abend im ersten die Sendung gesehen mit den Ärzten, die Sterbehilfe leisten. Mhm. Und da war also ein Beispiel auch von einer älteren Dame, die eine Krankheit hat, die nennt sich ALS. Mhm. Das ist eine sogenannte amyotrophe Lateralsklerose. Das bedeutet auf gut Deutsch, das ist eine Muskellähmung, die mehr oder weniger unheilbar ist. Ja. Es gibt ein Beispiel von einem bekannten Physiker, das ist der Stephen Hawking. Genau. Genau. Der zwar noch lebt, aber mit seinen Wimpern sich kommunizieren kann. Mhm. Und ich habe in meinem engsten Umfeld habe ich eine sehr, sehr gute Freundin gehabt, die an dieser Krankheit auch erkrankt ist. Die ist vor jetzt mittlerweile circa 15 Jahren ist sie daran gestorben. Mhm. Mit Sterbehilfe. Mit Sterbehilfe von wem? Von einem Arzt. In Deutschland? Hier in Deutschland, ja. Und wie hat der Arzt das gemacht? Bitte? Wie hat der Arzt das gemacht? Das ist ja juristisch ein heikler Vorgang. Er hat sie sediert. Das heißt, die Medikamenteneingabe ist erhöht worden. Mhm. Und bis eben dann eine Atemstillstand eintritt. Und der Pfarrer war auch damit einverstanden, der also auch permanent zugegen war. Mhm. Und ihre Mutter auch. Und ich habe diese sehr, sehr gute Freundin von mir in den letzten Wochen vor ihrem Ableben habe ich sie begleitet. Also von Anbeginn der Krankheit eigentlich. Mhm. Krankheit war insgesamt vielleicht 1 bis 1,5 Jahre. War sie denn in den letzten Tagen noch ansprechbar? Ja, der Geist ist absolut wach. Mhm. Ja, aber es fehlt im Prinzip die Möglichkeit der Kommunikation, weil die Krankheit schleicht sich von den Füßen hoch in den Körper und mhm. geht dann bis auf die Zunge. Das heißt, die Möglichkeit zu sprechen ist dann auch weg. Weißt du denn? Aber der Geist arbeitet. Der Geist arbeitet, ja. Weißt du, ob es ihrem Wunsch entsprochen hat, dass man ihr beim Sterben hilft? Sie wollte das so. Sie wollte es so. Hatte sie das vorher mal so klar geäußert? Ja, oder? Ja. Ich habe also in vielen Gesprächen mit ihr das erörtert und das war von ihr im Prinzip eine absolut rationale Entscheidung, ja. Mhm. Nun ist ja die Gesetzeslage in Deutschland so, dass das ein Arzt ja eigentlich nicht darf. Richtig, richtig. Das war auch meine Frage damals, inwieweit er sich da in ein Grenzgebiet begibt. Aber das war heute Abend in der Sendung auch mit diesem Dr. Arnold, ist er, glaube ich, im Ersten. Er hat 200 bis 300 Leuten Sterbehilfe geleistet. Ne? Mhm. Das ist also ein absolutes Graugebiet, Grenzgebiet. Ne? Mhm. Also ob man jetzt im Prinzip dem Suizid Beihilfe leistet oder nicht. Mhm. Ja. Hat denn der Arzt das damals auch mit euch besprochen, dass es für ihn unter Umständen eine schwierige Lage geben könnte, wenn das rauskommt? Nein, das nicht. Aber das Interessante war, dass also der Seelsorger nun ja auch damit einverstanden war. Ne? Das ist in der Tat interessant, weil gerade die Vertreter der Kirchen da sehr blockieren in dieser Hinsicht. Richtig, richtig, ja. Mhm. Aber das war, ich meine, für mich war das irgendwie ziemlich merkwürdig, weil es von ihr einerseits eine absolut rationale Entscheidung war und die andere Sache ist, ob, also wenn man jetzt Körper und Seele trennt voneinander, ja, mhm. dass man sagt, okay, der Körper, der ist im Prinzip tot, mhm. aber der Geist und die Seele leben weiter. Was ist? Ist man dann noch Mensch oder ist man dann nicht mehr Mensch? Mhm. Bist du? Also das ist für mich eine absolut ambivalente Geschichte. Ja, schwierig finde ich in dem Fall bei euch auch. Sie hat sich selbst nicht mehr auch über den Zeitpunkt äußern können. Wann? Doch, sie hat absolut gesagt, wenn das und das eintreten wird, ach so. Dann möchte ich nicht mehr. Ne? Ach so, und dann war für euch klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen oder für das Umfeld klar, jetzt kann man das machen. Richtig, richtig. Der Arzt hat ja dieses Medikament verabreicht und ist dann in dem Zimmer geblieben, im Sterbezimmer. Ja, ja. Er war dann dabei. Ja, also wobei jetzt, also in der Sendung heute Abend im Fernsehen war es so, da hat dieser Arzt, das verabreicht irgendwie so eine Art Cocktail, sag ich mal, was. Mhm. Wie in der Schweiz. Und dann gehen die raus, die Ärzte, weil die. Ja, und das war bei meiner Freundin nicht der Fall, sondern es ist einfach so gewesen, dass, wie gesagt, das Sedieren bedeutet, dass man sukzessive die Medikamente erhöht, man letztendlich einschläft, ja. Mhm. Das heißt also, man nimmt nicht den Todesschluck. Mhm. Nimmt man nicht. Sondern man schläft eben ganz langsam ein. So habe ich großen Respekt vor diesem Arzt, weil er. Er hat sehr viel riskiert mit dieser Aktion. Wenn das justiziabel geworden wäre, wäre er wahrscheinlich in große Schwierigkeiten gekommen. Das kann sein, aber es ist nicht passiert. Also Gott sei Dank, ja. Uns liegt ja nun auch schon sehr lange zurück. Ja. Bist du denn so im Nachhinein auch so mit dir im Reinen, dass das alles so gut gelaufen ist? Ja, ja. Also ich kann absolut akzeptieren, auch respektieren, dass wenn Menschen in so einer Situation sind, die also, wie gesagt, wenn es wirklich keinen Ausweg mehr gibt, gesundheitlich gesehen, ja, dass man dann sagt, okay, dann ist Sabbat jetzt. Ne? Mhm. Weil ich habe also meine Mutter zum Beispiel sehr, sehr früh verloren. Da war die 47 und ich war 17 und die war schwer krank. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hätte ich ihr gewünscht, dass sie ihrem Leben ein früheres Ende hätte setzen können. Mhm. Ne? Was aber nicht gewesen ist. Sondern also, man hat dann herumgedoktert bis zum geht nicht mehr. Ja. Bis dann nichts mehr ging. Ne? Also höre ich daraus, dass du auch ein ganz klarer Befürworter der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe bist. Ja. Das bin ich auch. Ich bin, das wissen ja sehr viele Leute, die diese Sendung sehen, ein großer Werber für die Hospizbewegung und Palliativmedizin. Ja, ja. Aber zusätzlich finde ich, dass wir die Legalisierung zumindest des assistierten Suizids brauchen. Eventuell als letzte palliativmedizinische Maßnahme. Ich will einfach über mich selbst bestimmen. Und ich finde es eigentlich ein Unding, dass wir das nicht dürfen. Dass wir bevormundet werden von Ärzten oder von irgendwelchen Moralaposteln von der Kirche. Ja, aber so dumm, ich möchte ein bisschen differenzieren. Also es kann natürlich nicht sein, dass jemand, der jetzt sagt, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben, ich möchte Schluss machen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Sondern das betrifft Leute, die wirklich ganz, ganz schwer krank sind. Die final erkrankt sind, die austherapiert sind. Richtig, genau. Absolut, ja. Da sind wir uns völlig einig. Und ich finde auch, dass das sehr fundiert gesetzlich abgesichert werden muss, dass kein Missbrauch, der Missbrauch so gering wie möglich ist. Richtig. Und dass es zu keinem Dammbruch kommt. Aber dass man überhaupt noch darüber groß diskutieren muss. Ich habe so große Angst vorm Sterben. Und diese Angst wäre um ein Vielfaches gemindert, wenn ich wüsste, ich hätte diese letzte Möglichkeit, dass ich irgendwann sagen kann, bitte erlöst mich und schenkt mir den Tod. Mhm. Ich hoffe, dass gesellschaftlich da in den nächsten Jahren noch viel in die Gänge kommt und dass auch jetzt die jüngere Generation sich nicht mehr so bevormunden lassen, wie das in all den letzten Jahrzehnten und in der Vergangenheit so war. Ja. Thomas, ich danke dir zu dieser Thematik. Die werden wir vielleicht am Mittwoch in unserem Themenschwerpunkt auch nochmal etwas ausführlicher besprechen. Gut, Domian. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ciao. Tschüss. Also ich merke, dass die Themenwoche der ARD ja große Wellen schlägt, dass wir jetzt hier so viele Anrufe schon bekommen, ohne dass gezielt dazu aufgerufen wurde. Also am Mittwoch machen wir es dann ganz geballt, aber wenn wir heute halt dazu auch Anrufe haben, machen wir es natürlich auch heute. Zumal wir ja sowieso die Sendung sind, in der immer sehr viel über dieses Thema gesprochen wird und eben nicht nur in einem Themenschwerpunkt. Sammy ist hier, Sammy ist 34. Guten Morgen, Sammy. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ein Mann, ne? Richtig. Ja, bei Sammy weiß man nicht so genau. Ist das nur ein Mann? Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja, richtig. Sammy 34, warum hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das mir irgendwie unter die Arme gegriffen wird nach langer Haftzeit. Aufgrund dessen, dass ich halt keinen familiären Background habe. Mhm. Der ist leider verstorben während meiner Haftzeit. Ja. Und damit komme ich einmal absolut gar nicht klar. Wie lange bist du jetzt draußen? Ich bin jetzt draußen knapp 3 Monate. Und wie lange warst du im Knast? 9 Jahre. 9 Jahre? Warum? Ja, siebenfachen Raub. Mehrfachen Raub? Siebenfacher Raub, räuberische Erpressung, versuchte Tötung und Computerbetrug. Also das volle Hardcore-Programm. Ja, einmal das, komplett. Da fehlt jetzt nur noch, dass du jemanden umgebracht hättest. Aber fast wäre es passiert. Fast wäre es passiert. Der Angreifer, der mich halt mit dem Messer angegriffen hat, den habe ich halt das Messer abgenommen. Aber das ist alles passiert irgendwie. Das wurde mir alles erst im Nachhinein im Krankenhaus und nachher, als ich verhört wurde, erzählt. Hm. Naja, gut, aber ich habe meine Strafe abgesessen. Und wie denkst du? Eine Frage noch dazu deiner Vergangenheit, Sammy. Wie denkst du über das, was du gemacht hast damals? Dafür schäme ich mich. Das ist eindeutig. Aber das war einfach jugendlicher Leichtsinn. Mhm. Warst du vorher auch schon mal auffällig gewesen? Bis dato nicht. Bis dato nicht. Und wie bist du überhaupt da reingerutscht? Ja, es kam irgendwie, man hat Anerkennung gesucht, man hat irgendwo, bin halt ein Einzelkind. Mhm. Und dann hat man sich Anerkennung gesucht, egal wo und wenn es ums Geld eintreiben ging oder egal in welcher Hinsicht, solange man mir auf die Schulter geklopft hat, fand ich das unheimlich toll. Ja, aber ich habe im Nachhinein jetzt halt lange Zeit gehabt zum Überlegen und ja, ich denke mir, wenn meine Großmutter, wo ich aufgewachsen bin, nicht frühzeitig verstorben wäre, dann wäre das auch alles gar nicht so weit gekommen. Ne? So, und mir ist aufgefallen, dass ich extrem, ich war jetzt zweimal am Grab von meiner Großmutter, habe mit ihr gesprochen und ja, ich komme einfach jetzt mittlerweile überhaupt gar nicht mehr klar, weil ich habe über 40 Bewerbungen geschrieben. Ich bin Geselle und Schweißer. Ja. So, aber aufgrund meines BZR-Registers und aufgrund meiner Vorstrafen generell habe ich nur Ablehnungen und das Arbeitsamt und die AGE, die sagen halt, ja gut, okay, dann sind sie halt schwer vermittelbar. So. Und ich habe mich wirklich verändert. Es ist nicht so, dass ich nichts getan habe. Hast du hast du die Lehre vorher schon fertig gehabt oder hast du im Knast vorher schon fertig? Nee. Die habe ich vorher. Die habe ich vorher. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man 9 Jahre und mit dem Register im Nacken dann rauskommt. Ohne was. Ich war die ersten 2 Wochen im Hotel. Von wegen, man sagt ja immer Resozialisierung. Ne? Mhm. Ich meine, eine Sozialisierung, die hat schon stattgefunden. Ne? Das war die Erziehung meiner Großmutter. Mhm. Ich weiß, was Anstand ist. Ich weiß, was Respekt ist. Aber wen hast du denn jetzt noch? Bitte? Wen hast du denn als Ansprechpartner? Ja, den einzigsten Personen, die ich jetzt noch habe, das ist der Chris. Und wer ist Chris? Die Namen sagen mir jetzt nicht. Wer ist das? Sind das Freunde, Verwandte? Ja, Chris ist ein sehr guter Freund, ist der Chris. Und halt meine Lebensgefährtin, der ich jetzt zusammen wohne. Achso, es gibt eine Lebensgefährtin. Ja, aber das hat sich auch, da sage ich auch mal, der liebe Herrgott, wenn das so wollte, dann ist es passiert. Und die unterstützt mich auch und gibt mir immer wieder Mut, weil sonst hätte ich schon lange im Sack gehabt. Glaube ich. Ne, wie lange ist sie deine Lebensgefährtin schon? Ja, eine Woche quasi. Eigentlich haben wir uns am ersten Tag meiner Entlassung getroffen. Wo? Aber richtig fest ist es geworden, so nach einer Woche. Wie? Ne? Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, ich bin entlassen worden und da musste ich erst mal gucken, wo ich dann habe ich dann natürlich, ich bin aus Ratingen entlassen worden, also die neue JVA, die in Ratingen gebaut wurde, so da bin ich raus entlassen worden, habe dann halt meine Taschen erstmal im Schließfach gestellt und wollte mir erstmal ein Bier trinken, Nachholbedarf, und dann sind wir uns über den Weg gelaufen, habe da auch kein Blatt vom Mund genommen, was los ist. Wie? Gleich? Ja. Was für ein irres Glück und irrer Zufall. Du bist gerade mal einen Tag draußen und dann läuft sie dir über den Weg? Ja, und dafür danke ich dem Herrn Gott, auf jeden Fall. Wie, wirklich in der Tat am ersten Tag schon? Ja. Wo? Wo ist sie über den Weg gelaufen? Ja, in der Altstadt. In der Altstadt in Düsseldorf. Ja, und da, erklär mir das mal. Du siehst diese Frau auf der Straße und dann? Wie geht das weiter? Ja, das ist quasi fast wie ein Film, aber sie hat mich einfach nur nach Feuer gefragt. Ja, und dann ist man ins Gespräch gekommen und dann hat es irgendwie gefunkt. Das ist eine irre Geschichte. Aber wirklich irre. Das ist eine irre Geschichte. Ich meine, Sammy, das musst du in all dem ganzen, in der ganzen Misere, in der du drin steckst, ist das ein irres Glück, was du da hast? Ja. Ist wirklich ein irres Glück. Ich kann damit irgendwie nicht umgehen, weil ich bin den ganzen Tag zu Hause. Sie tut alles. Okay, ich bin Hausmann auch so, aber es ist nicht meine Erfüllung. Ich verstehe. Ich würde auch gerne was tun. Das ist das alte Lied, was mir vollkommen klar ist. Ich sage ja immer, auf der einen Seite finde ich, sind unsere Strafen zu lasch in Deutschland und die Gefängnisdauer zu kurz. Das sagen mir ganz viele Knackis übrigens auch. Ja, ist auch so. So, aber auf der anderen Seite. Man muss unterscheiden. Ja, und ich finde, vor allen Dingen, auf der anderen Seite müssen die Jungs aber, wenn sie rauskommen, dann muss man ihnen wirklich unter die Arme greifen, sonst funktioniert es überhaupt nicht. Das ist nicht gegeben. So das ist das. Ist nicht gegeben. Ja, ich weiß das. Das ist eine große. Also das ist in den Medien wird das so hochgesprochen. Auch der neue Knast in Ratingen wird so hochgesprochen. Aber das ist einfach nur ein Wegsperrvollzug. Da macht kein Mensch mehr irgendwie. Du bist, wenn du keine Arbeit hast, bist du 23 Stunden auf der Zelle und mit dir selbst überlassen. Ja. Und wir brauchten 100.000 zusätzliche Bewährungshelfer. Ja, richtig. Ja. Ne? Das Problem ist mir ganz klar, Sammy. Insofern ist mir da ein Rat auch sehr schwierig, weil ich kann nur an dich appellieren. weiß das Glück zu schätzen, dass du diese Frau hast und dass du deine in der Wohnung wohnen kannst. Und das schätze ich auf jeden Fall, weil sonst wäre ich obdachlos und ich wüsste auch gar nicht, wohin ich sollte. Ne? So, und du bist jetzt 3 Monate draußen, das ist ja noch nicht so sehr lange. Du hast es jetzt schon dicke abgekriegt. Aber du musst, aber richtig. Ja, aber du musst jetzt, das ist die einzige Chance, die du hast. Du musst baggern, baggern, baggern, baggern. Irgendwann wirst du einen finden, einen Chef, der so drauf ist und sagt, okay, ich gebe dem eine Chance. Wenn der gut arbeitet, ist mir dessen Vergangenheit egal. Ja, und ich denke mir aber noch, wie viel Prüfungen möchte mich der liebe Herrgott noch unterziehen? Vielleicht noch viele. Vielleicht noch viele. Und ich denke mir auch, genau das, was du gerade sagst, das ganze Leben ist eine Prüfung, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Das ganze Leben. Mhm. Aber ich denke mir, okay, man hat Schlechtes getan, man hat Gutes getan. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass das Gute irgendwie direkt auf einem Schlag zurückkommt. Mhm. Aber irgendwo, weil ja auch eigentlich das Thema war, wie gehe ich um mit dem Tod, ne? Ja. Beziehungsweise, ich wollte einfach nur damit sagen, dass wenn ich einen familiären Background gehabt hätte und kein Einzelkind gewesen wäre, ja, ist vielleicht anders gelaufen. Und meine Großmutter da gewesen wäre, immer noch, nach meiner Entlassung. Ne? Okay, das bringt uns jetzt auch nicht. Dann anders. Stimme ich dir auch zu, aber dieses, was wäre, wenn und wäre, bringt uns jetzt nicht weiter. Du musst jetzt nach vorne gucken. Du musst jetzt auf die Zähne beißen und wenn du noch 10 Rückschläge aushalten musst, ich sag dir, irgendwann kommt einer. Das ist die einzige Chance, die du hast. Ja. Wenn du, ich weiß ja nicht, du müsstest mal dich noch weiter informieren, wenn das jetzt in deinem Job nicht klappt. Vielleicht kannst du irgendwelche Qualifikationen. Eine Umschulung machen. Ja, genau. Domian, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Auch das habe ich dem Arbeitsamt bzw. der AGE angeboten. Ich mache auch gerne noch eine Umschulung, weil handwerklich bin ich begabt. Mhm. Ne? Mhm. So. Und aber auch da, ich habe, wie gesagt, deinen Kollegen bzw. in der Regie den Leuten auch schon gesagt, ich habe über 40 Bewerbungen geschrieben. Mhm. Ne? Mhm. So, und es geht kein Schritt voran. Und ich habe wirklich mir schon zweimal versucht, die Halsschlagader durchzuschneiden. Und das geht nicht. Nee, das geht nicht. Hä? Und das ist auch keine Lösung. Vor allen Dingen hast du jetzt eine Freundin. Das weglaufen, da hast du recht. Was sagt denn dein Bewährungshelfer zu der ganzen Sache? Ja, das ist eine Nummer. Ich sage, normalerweise hat jeder, der über 2 Jahre inhaftiert ist, bekommt er eine Führungsaufsicht. So schimpft man sich das. Mhm. Also halt keine Bewährung, also eine Bewährungshilfe, sondern eine Führungsaufsicht, alles was über 2 Jahre ist. Mhm. Ich habe weder eine Bewährungshilfe, ich habe weder eine Führungsaufsicht. Alles was ich habe, ist der Chris, mein Kumpel, den ich jetzt schon sehr lange kenne und der mir an die Stange hält und halt jetzt meine Lebenspartnerin. Also aber ohne diese beiden, sage ich, hätte ich es nicht bisher geschafft. So, Sammy, du musst jetzt weiter hart sein und durchhalten. Wir gucken jetzt mal im Hintergrund, ob wir dir vielleicht doch irgendwie noch eine Adresse vermitteln können, wo du eventuell Hilfe kriegen könntest. Ich weiß nicht, ob wir was haben. Wir gucken aber und ich verspreche dir, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ja, super. Und ich wünsche dir alles Gute, toi, toi, toi. Und ich sag dir, in ein paar Jahren hast es, irgendwann wirst du zurückblicken und denken, das war eine harte Zeit, aber gut, dass ich durchgehalten habe und ich bin jetzt auf dem grünen Zweig. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Da bedanke ich mich bei dir. Sehr gerne, Domian, auf jeden Fall. Ne? Du liegst auf, wir melden uns gleich. Und ich möchte einfach nochmal sagen, an alle Jungs in der JVA, haltet durch. Und alle, wir gucken immer sehr oft deine Sendung. Ja. Und ich möchte einfach nur sagen, Jungs, haltet durch, es gibt immer wieder einen Neuanfang. So, das ist ein richtiges Wort. Sammy, alles Gute, du legst auf, wir melden uns. Okay. Tschüss, bye. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, in der Technik heute Nacht Alina Marquis. Morgen wieder freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt euch per Mail schon anmelden unter domian@wdr.de. Und die Schwerpunktthemennacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Leben mit dem Tod. Dazu könnt ihr euch sehr gerne auch schon anmelden. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.